1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie und offene Themenrunde. Heute Nacht wieder bei uns. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die erste Anruferin heißt Claudia und Claudia ist 47 Jahre alt. Hallo Claudia. Ja, hallo Domian. Claudia, schön, dass du da bist. Ja, erstmal schönen Dank, dass es deine Sendung gibt. Ich freue mich, dass du so siehst. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe seit 17 Jahren ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Seit 17 Jahren? Seit 17 Jahren. Ist es traurig genug? Seit 17 Jahren bist du fünftes Rad am Wagen. Drittes Rad am Wagen, ja. Ja. Oder so gesehen. Du bist aber nicht in einer Ehe oder einer festen Beziehung? Nein, nee. Nein, ich bin Single. Nur der junge Mann ist das. Jetzt weiß ich aber jetzt ist seit 2,5 Jahren rausgekommen, dass er an ALS erkrankt ist. Mhm. Also an dieser Krankheit, an dieser Professor Immendorf gestorben ist. Genau. Eine sehr schwere, was ist das eigentlich für eine Erkrankung? Eine Muskelerkrankung? Ja. Wie kann man das erklären? Ja, ne? Eine sehr schwere Erkrankung. Das ist eine Muskelerkrankung und es werden immer mehr Muskeln abgebaut. Mhm. Und bei ihm fing es am Anfang an, dass er das linke Knie nicht mehr kontrollieren konnte. Mhm. Da habe ich noch gesagt, naja. Nicht so schlimm. Oder wird es sich schon wieder geben irgendwie? Ich habe gedacht, das ist so Simulation. Ja. Aber dann kam irgendwann raus, dass er diese schwere Erkrankung hat. Dann war es immer mehr. Dann kam er immer irgendwann zu mir und rief mich an und ich bin auf dem Parkplatz hingefallen und ich kann nicht mehr und ja und... Wie alt ist er? Er ist 59 Jahre alt. 59. Seit 2,5 Jahren hat er jetzt diese Erkrankung. Ja. Wie stark ist die fortgeschritten mittlerweile? Die ist jetzt mittlerweile so stark fortgeschritten, dass ich keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Oh. Ich habe ihn... Das heißt, er kann auch nicht mehr telefonieren? Nein, er kann auch nicht mehr telefonieren. Er ist komplett bettlägerig? Er kann sich nicht mehr bewegen, er kann seine Hände nicht mehr bewegen, er kann nicht mehr sprechen. Ja. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal gesehen habe ich ihn im Juni. Im Juni. Und dann wollten wir uns noch mal sehen. Und dann bin ich zu ihm gefahren, weil seine Frau da außer Haus war. Hm. Und dann war ich gerade in der Stadt, wo er war und im Parkhaus, weil er ist jetzt auch in so einem betreuten Wohnen. Mhm. Und dann kriegte ich nur eine SMS, geht nicht. Und dann schrieb ich nur zurück, wie geht nicht. Ich bin jetzt gerade hier. Warum ging es nicht? Ja, und dann schrieb er nur zurück, Atemnot. Ja. Arzt. Ja. Das war das Einzige. Und dann war Funkstille. So, dann hat er danach zwar nochmal angerufen und ist auch mit seiner Frau in Urlaub gefahren. Das ging noch. Das ging dann noch. Mhm. Und dann habe ich auch am 1. August noch mit ihm telefoniert. Ja. Aber, und das war das letzte Telefonat im ersten... War das letzte Telefonat. Das betreutes Wohnen, wird er nicht von seiner Frau gepflegt oder betreut? Doch, das ist ein betreutes Wohnen, wo Ehepaare zusammen wohnen Ach so. Können. Was für eine Dramatik. Jetzt hast du 17 Jahre ein, ich gehe mal davon aus, geheimes Verhältnis zu diesem Mann. Ja. Die Frau wusste davon nichts. Ich denke mal, also eine Frau ist ja nicht dumm. Aber offiziell wusste sie es nicht. Offiziell nicht. So, jetzt wird dieser Mann schwerst krank und jetzt sind sämtliche Verbindungen unterbrochen oder zerstört. Ja. Du liebst diesen Mann? Ich liebe den Mann abgöttisch. Und du weißt ihm gar nicht zu helfen, du kannst ihn nicht besuchen, du kannst nichts für ihn tun. Du würdest vielleicht nicht mal erfahren, wenn er stirbt. Nein. Das Dramatische ist, ich seit dem 1. August, wo ich die letzte SMS oder wo ich das letzte Mal mit ihm telefoniert habe, die Frau von meinem Cousin, mit der hatte ich darüber gesprochen, die sagt, du bist makaber, Claudia. Ich habe andauernd im Internet nachgeguckt nach Todesanzeigen. Weil ich weiß doch nicht, lebt er jetzt noch? Die sind komplett die Hände gebunden. Ich kann doch nichts machen. Da. Soll ich jetzt seine Frau anrufen? Nein. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich habe vor 4 Wochen eine gute Besserungskarte geschickt. Im Namen, ich habe die Namen meiner Eltern, meines Bruders, meiner Schwägerin. Verstehe, als geheimes Signal quasi an ihn. Genau. Dass er das kapiert, wenn er diese Karte noch lesen kann, wenn man oder wenn man sie ihm vorliest. Weißt du, was ich gerade denke? Ja. Wirst du wahrscheinlich auch schon gedacht haben, jetzt rächt sich das falsche Leben. Ja, du hast recht. Ja. Ihr habt einen fulminanten Fehler begangen. Sowas macht man. Das habe ich letztens noch zum guten Freund gesagt. Ich habe 17 Jahre meines Lebens vergeudet. Ich bin 47. Naja, vergeudet. Er hat mich immer vertröstet. Aber da will ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen. Um Gottes Willen. Ich liebe den Mann abgöttisch. Ja, aber jetzt sitzt du oder er auch oder vielleicht ist ihm das gar nicht so wichtig. Doch, ich glaube schon, dass es ihm wichtig ist. Ja, schon, aber er hat ja seine Frau eben nicht für dich verlassen in den 17 Jahren. Du warst ja immer die Gespielin. Da hast du recht. Da habe ich recht, ne? Da hast du recht. Sodass ich fast die Vermutung habe, dass du mehr an dem hängst, an ihm hängst, als er an dir. Und du jetzt auch mehr leidest. Ja, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich habe gestern Abend die ganzen Briefe durchgelesen. Und Karten. Und wenn ich das alles so lese, was er mir geschrieben hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ihm egal bin. Ja, wahrscheinlich nicht egal. Aber es hat nicht ausgereicht, um eine radikale Zäsur in seinem Leben zu machen für dich. Das stimmt. Hat er dir öfters auch seine Liebe bekundet? Hat er gesagt, dass er dich liebt? Immer. Gut, dann würde ich auch nicht sagen, dass das vergeudete Jahre sind, Claudia. Ihr habt einen Fehler gemacht oder vielleicht hast du den Fehler gemacht, dass du das so lange hast hingenommen. Aber vergeudet würde ich das nicht nennen. Ja, es war mein Fehler, dass ich es so lange hingenommen habe. Jetzt allerdings ist die Situation so, da fällt mir auch nichts ein, was du machen könntest. Wenn du die Frau ansprichst, kann natürlich... Ja, meinst du, das sollte ich machen? Nein. Mein Inneres sagt mir jetzt, ohne dass ich jetzt groß drüber nachdenke, nein. Man könnte natürlich... Obwohl, sie muss ja irgendwie was vermutet haben. Hast du auf diese Karte, die du geschrieben hast, hast du einen Absender geschrieben? Nein. Schade. Warum? Ja, weil sonst hätte sogar vielleicht die Frau reagieren können darauf. Nein, ich hatte ja einen sehr guten Freund von mir anrufen lassen. Und der hat sich auch sehr nett mit seiner Frau unterhalten und hat sich dann mit Lothar gemeldet. Und ich habe deswegen extra keinen Absender geschickt. Ich habe nur den Namen von meinen ganzen Familienangehörigen, die er ja auch alle kennt. Weißt du, ich weiß nicht, ich bin da ganz, ganz zwiegespalten und gebremst im Moment, wenn ich mir vorstelle, wenn du jetzt da dich meldest, wenn du da anrufst oder sogar hinfährst. Der Mann ist schwerst oder sogar todkrank. Ja, todkrank. Was dann da passiert in der Situation? Man kann das ja gar nicht einschätzen, welches Verhältnis die beiden miteinander haben, was das vielleicht auch für eine wahnsinnige Belastung für den todkranken Menschen bedeutet. Da könnte man jetzt sagen, gut, das hat er jetzt verdient, weil er so lange seine Frau belogen hat. Aber ich weiß nicht, ich bin da eher gebremst, was das jetzt noch bringen soll. Ja, was redest du mir denn jetzt? Soll ich jetzt einfach... Wenn wir es durchspielen, würdest du hinfahren? Ich würde hinfahren, aber... Die Frage ist, würde er das wollen? Nee, ich denke mal, dass der Angst hätte, dass seine Frau was mitkriegt. Ja, ja. So, und da ist es die Frage, tut man das einem so schwer kranken Menschen an? Nee, und das will ich auch nicht. Und ich habe auch schon überlegt, er ist ja in so einem betreuten Wohnen, dass ich mich da unten ins Café setze. Wobei aber wenn er mich dann sieht, dass der auf einmal so eine Atemnot kriegt, Das will ich auch nicht. Ich sage mal spontan, ich habe das noch nicht richtig bedacht jetzt, deswegen werden wir dich auch gleich nochmal zurückrufen, um das noch ein bisschen zu vertiefen. Ich würde jetzt so spontan sagen, das ist eine Verkettung von vielen unglücklichen Umständen in all diesen 17 Jahren und da muss man jetzt durch. Da gibt es, glaube ich, keine gute, gut verträgliche Lösung. Aber wir denken mal gemeinsam drüber nach nochmal. Wir wollen das nicht leichtfertig besprechen. Es geht dir zu Herzen, ne? Ja, das macht mich total fertig. Weil ich jetzt so lange nichts gehört habe und ich schalte jeden Tag den Computer an und hoffe auf eine E-Mail. Ich habe immer das Handy an, aber es kommt nichts. Vielleicht hat auch noch der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer einen Tipp, was du tun könntest und ruft gerne an. Du kannst ja die Sendung weiter verfolgen, Claudia. Ja, das mache ich gerne. Vielleicht kommt ja jemand noch auf eine gute Idee und die dir weiterhelfen könnte. Aber darüber hinaus rufen wir dich jetzt auch gleich nochmal zurück. Ja, das wäre sehr nett. Legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, ich danke dir, Domian. Sehr gerne, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Nummer. Herzlich willkommen, Gerd. Hallo, Domian. Du bist 40 Jahre alt? 46. 46? Ja. Um was geht's, Gerd? Bei mir geht's darum, ich brauche dringend Hilfe. Zwar nicht für mich, sondern für eine Freundin von mir. Was ist los? Und zwar hat die sich vor 2 Wochen hat sie versucht, sich umzubringen. Ja. Mit Tabletten. Jetzt ist sie in einer psychiatrischen Klinik. Logischerweise wird ja nach einem Selbstmordversuch ja immer so gemacht. Und wer hat sie denn gefunden? Das war die Polizei. Und wie kam die Polizei darauf, sie zu suchen? Sie hat 2 Söhne, einen 12-Jährigen und einen 5-Jährigen. Und der 5-Jährige, den hat sie vor Arbeit zum Kindergarten gebracht und hat ihn anschließend aber nicht wieder abgeholt. Ach so, sodass die stutzig wurden dann im Kindergarten. Richtig, ja. In welchem Verhältnis stehst du zu dieser Frau? Ja, ich habe sie vor 3 Jahren Monaten kennengelernt und ich dachte, dass wir eine Zukunft hätten. Also schon eine Liebesbeziehung. Ja. So, jetzt hat sie das vor 2 Wochen getan. Hast du seitdem mit ihr irgendwie reden können? Ja, regelmäßig. Ich fahre 2-3 Mal die Woche fahre ich hin und ansonsten jeden Abend telefonieren. Sie ist noch in der Klinik? Sie ist noch in der Klinik. Ja. Hat sie gesagt, warum sie das getan hat, wo sie immerhin 2 Kinder hat? Ja, das hat verschiedene Gründe. Unter anderem auch wegen den Kindern. Sie sind beide sehr stressig. Der eine hat ADS, ist sehr hyperaktiv und ärgert den Kleinen dann dementsprechend. Und da ist schwer mit umzugehen. Dann lebt sie in Scheidung. Ja. Ist noch so richtig voll in dem Scheidungsstress drin. Ja. Und die Scheidung ist sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ja, beruflich ist es wohl auch nicht so schön. Also hast du Verständnis, dass jemand jetzt in ihrer Situation das tut? Nein, also normalerweise Selbstmord kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also da stoße ich schon mal ein bisschen auf Unverständnis. Aber das ist jetzt gar nicht das Problem. Mein Problem ist, dass, wie gesagt, also sie ist ja jetzt in der Psychiatrie. Und jetzt seit letzten Freitag, richtig. Aber es tut sich nichts. Es gibt keine Gespräche, es gibt keine Therapie, es gibt gar nichts da. Achso, die kümmern sich gar nicht richtig um sie. Was, nein, überhaupt nicht. Was machen die denn mit der Frau da? Die hat ein Bett gekriegt, die kriegt Frühstück, die kriegt Mittag, die kriegt Abendbrot, Ende. Wie, es gibt keine Gesprächstherapie, keine Beratung, gar nichts? Überhaupt null. Und ich weiß, weil ich ja jetzt ständig Kontakt mit ihr habe, ja. Sie hat ihren nächsten Mordversuch schon wieder geplant. Und sie wird mit Sicherheit den auch in ganz kurzer Zeit wird sie den durchziehen. Das ist ja hochdramatisch, was du da erzählst. Ja, Ich bin erst so fassungslos, dass man in der Klinik, wo immer sie da sein mag, dass man sich nicht ordentlich um die Frau kümmert. Nein, das ist ja kleine Einmaleins eines Psychiaters, einer Psychologin, eines Psychologen, sich mit so einem Menschen dann auseinanderzusetzen, zu reden und gemeinsam was zu tun. Das ist mein Reden. Also sie hat Wie lange muss sie noch da bleiben? Es ist offen. Ist im Moment noch komplett offen. Weil sie hat sie hat sich ja mehrere hundert Tabletten hat sie sich reingeworfen und dadurch hat sich ihre Leber fast komplett zerstört. Also sie hat über 3 Tage hat die Leber überhaupt nichts mehr gemacht. Ach, sie ist im Moment nicht in einer Psychiatrie, sondern in einem... Sie ist nicht in einer Psychiatrie? Doch, in einer Psychiatrie. Und wird aber medizinisch, was die Leber anbelangt, auch versorgt? Es wird nur Blut abgenommen, ansonsten gar nichts. Also ich weiß... Da würde ich jetzt ganz spontan sagen, dass man da als Angehöriger, gut, du bist kein Angehöriger, du bist jetzt nur ein Freund, aber dass man alles in die Wege leiten sollte, dass sie in eine andere vernünftige Klinik umgelegt wird. Es gibt ja noch nicht einmal die Möglichkeit, den Stationsarzt zu kriegen. Ja, der wird mit dir auch nicht sprechen, weil du gar nicht befugt bist, mit ihm zu reden. Das ist richtig. Das ist das Problem. Es gibt da anscheinend überhaupt keine Möglichkeit. Also selbst meine Freundin hat noch nicht mal den Stationsarzt zu sprechen gekriegt. Ich bitte dich wirklich jetzt sehr, um deiner Freundin nicht noch mehr Schwierigkeiten zu machen, nicht den Namen der Klinik zu nennen. Dennoch möchte ich dich fragen, ist das eine Klinik oder ein kleines Krankenhaus? Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Also kleines Krankenhaus ist das bestimmt nicht. Ist das in einer größeren Stadt oder in einer kleineren Stadt? Die Stadt, wie groß ist die? Ich schätze mal so 80.000 Einwohner oder so. Verstehe. Es ist kein Universitätsklinikum. Nein, das nicht. Nein. So, da finde ich jetzt, da werden wir dich jetzt gleich mal fachkundig im Hintergrund beraten. Wie man das rechtlich arrangiert, weiß ich auch nicht. Ich finde, dass die Frau so schnell wie möglich da weg muss und in eine ordentliche Psychiatrie verlegt werden muss. Das ist mein Reden. Oder? Unbedingt, unbedingt. Weil, wenn du jetzt schon sagst, und du scheinst ja ein Vertrauensverhältnis aufgebaut zu haben zu ihr, dass sie schon wieder einen Versuch plant, ist die Frau ja wirklich höchst labil und höchst gefährdet. Richtig. Und vor allen Dingen das Schönste an der ganzen Geschichte ist, sie darf sich frei bewegen. Mhm. Sie darf raus aus der Klinik. Ich wollte dich nochmal fragen, ich bin gerade so entsetzt gewesen, als du das erzählt hast und möchte dich fragen, ob du letztendlich darüber auch so entsetzt bist. Dass sie das vor allen Dingen tut, in Anbetracht dessen, dass sie 2 Kinder zu versorgen hat. Ja. Das finde ich ja besonders gravierend. Es gibt sicher Entwicklungen in einem Leben bei einem Menschen, wo man vielleicht an den Punkt kommt, wo man nicht mehr kann. Aber sie hatten das ganze Leben hat sie verdammt schwer gehabt. Sehr, sehr schwer. Auch jetzt die letzten Jahre mit ihrer Ehe, das hat wohl überhaupt nicht so geklappt, wie es eigentlich sein müsste. Also du bist auch entsetzt, siehst aber ein gewisses Verständnis, weil du die ganze Geschichte und das Ganze rundherum kennst. Ja, richtig. Das heißt, man müsste der Frau erstmal selbst psychologisch, psychiatrisch helfen und vor allen Dingen ihr auch in der Situation, in der sie lebt, dass man vielleicht sich um die Kinder kümmert. Also vielerlei Dinge werden jetzt nötig zu tun. Du kennst diese Frau seit 3 Monaten. Das heißt, als du sie kennengelernt hast, wie ist sie dir denn da vorgekommen? Auch schon als eine sehr belastete Person, der es ja sehr schlecht eigentlich seelisch geht? Gut, also belastet ja. Weil ich habe das jetzt auf die Scheidung und auf die stressigen Kinder geschoben. Ne? Mhm. Aber dass es ihr so schlecht geht, das hat sie sehr, sehr gut versteckt. Ne? Gibt es denn Angehörige, nahe Angehörige außer den Kindern? Gibt es dann den Ehemann und deren Verwandte, aber da will sie nichts mit zu tun haben. Und hat sie noch Eltern? Soweit ich weiß, hat sie eine Mutter, aber die ist in einem Pflegeheim. Also die kann auch nicht mehr helfen. Also es gibt niemanden aus Ihrem Umfeld, der sich jetzt auch gezielt um Sie kümmern könnte, der auch rechtlich dazu befugt wäre? Nein, rechtlich, ja, eben wie gesagt, halt nur der Ehemann, aber aus verständlichen Gründen will sie nicht. Ja. Hast du das für dich auch als Verletzung oder als Niederlage aufgefasst, dass die Frau, in die du dich angefangen hast zu verlieben und du die Hoffnung hattest, dass sie es auch in dich tut, dass sie sich... Nein, als Niederlage würde ich das auf keinen Fall bezeichnen. Ich würde es enttäuschend. Enttäuschend, mhm. So, jetzt rufen wir dich gleich zurück, Gerd. Das heißt, meine Psychologin macht das, die Anja. Und sie wird dich beraten, was man da unternehmen kann und was man vor allen Dingen unternehmen sollte auch. Und zwar sehr schnell. Ja. Ja? Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Ich danke dir. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Ich bin extrem. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die genau das sagen. Ich bin extrem. Ich bin extrem religiös. Ich bin extrem geizig. Oder ich habe extreme politische Ansichten. Oder mein Hobby geht mir über alles und insofern bin ich da auch extrem. Oder ich verachte Menschen, die Tiere oder tierische Produkte essen. Das ist auch eine extreme Position unter Umständen. Ich möchte gerne mit Menschen reden, also die von sich aus sagen, ich bin schon extrem in der einen oder anderen Richtung und setze mich sehr von so dem Mainstream, von der normalen Linie der anderen ab. Wer von euch das sagt und gerne mit mir über sich reden möchte, ab 0 Uhr geht das, wie immer, unsere Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Heute frei und offen und jetzt begrüße ich sehr herzlich den Thomas. Thomas ist 34, guten Morgen. Thomas. Hallo, Domian. Ja, Thomas, du hörst mich. Hallo, ich höre dich. Ja, sehr schön. Und was geht's bei dir? Ja, ich rufe auch an wegen meiner besten Freundin, die aufgrund einer Angsterkrankung so gut wie ihre Wohnung nicht mehr verlässt. Ja. Ist das die beste Freundin oder ist es deine Freundin? Nee, es ist quasi die beste Freundin. Ich bin quasi wie ein Bruder für sie. Ja, wie lange kennst du die Frau schon? Wir kennen uns jetzt seit etwas über 3 Jahren. Ja. Und seit wann ist die Frau so krank? Also so manifest ist das jetzt seit gut 1,5 Jahren, dass es ziemlich dramatisch geworden ist. Wie dramatisch ist es denn? Ja, es ist so dramatisch in dem Sinne, dass sie also wirklich kaum noch die Wohnung verlässt. Ja, sie ist 28, früher eigentlich ein sehr, sehr lebenslustiger, offener Mensch, der auch gerne mal gefeiert hat und unter Leute gewesen ist. Mhm. Seitdem sie jetzt diese Angsterkrankung hat, ist das bei ihr ziemlich... hat sich das sehr, sehr zum Negativen verändert. Ja. Vor was konkret hat sie Angst? Die Angst begründet sich darin, dass sie halt aufgrund eines fast permanenten Kopfwackelns die Wohnung nicht mehr verlässt, weil ihr das auf eine Art peinlich ist und sie sich auch ständig beobachtet fühlt. Ach, sie wackelt permanent mit dem Kopf? Ja, das ist mal mehr, mal weniger. Ist das ist das seelisch bedingt oder ist die Ursache auch eine neurologische Erkrankung? Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist, denke ich mal, sowohl psychisch als auch physisch bedingt. Sie war auch schon in psychosomatischer Behandlung damit 6 Wochen in einer Klinik. Ja. Sie war bei Psychologen, bei Internisten, bei Orthopäden, aber... Niemand findet was. Richtig. Keiner kann was Definitives finden oder definitiv sagen, das und das ist die Ursache, das und das kann man dagegen machen. Du darfst sie besuchen in ihrer Wohnung. Ich bin eigentlich so quasi die einzig letztige Bezugsperson. Ja, wenn du in ihrer Wohnung bist, wackelt sie dann auch mit dem Kopf oder ist es dann ein bisschen ruhiger? Sie ist dann schon ein bisschen entspannter, aber sie hat auch schon so eine gewisse innere Anspannung. Also sie beherrscht sich sehr. Mhm. Also sie liegt sehr viel, sie sitzt sehr viel, um ihren Kopf möglichst eine stabile Lage zu bekommen. Mhm. Ab und zu habe ich es auch schon mal gesehen. Wackelt der Kopf auch im Schlaf? Weißt du das? Das kann ich nicht sagen, aber... Das weiß sie wahrscheinlich selbst nicht richtig. Das hat sie mir so selbst noch nicht gesagt. Sie hat auch schon sehr, sehr lange sehr, sehr starke Rückenprobleme mit der Rückenmuskulatur, ständige Verspannungen. Wie oft siehst du sie? Eigentlich fast täglich. Das heißt, du kaufst auch ein für sie und kümmerst dich um all die Sachen, die so draußen erledigt werden müssen? Ja, mehr oder weniger. Also sie geht, wenn überhaupt, dann mal raus, wenn sie zu einem Arztbesuch geht oder irgendwelche Geschäfte, die sie erledigen muss. Das macht sie schon. Da hat sie dann das macht sie dann schon, aber wirklich gezwungenermaßen und wirklich unter großer, großer Anspannung. Geht sie dann alleine oder begleitest du sie? Nee, wenn ich dann arbeiten bin, geht sie halt gezwungenermaßen alleine. Und das ist auch das Problem, dass sie dann Bus und Bahn fahren, ist für sie die Hölle. Das glaube ich. Absolute Hölle. Ist es über die Scham hinaus auch, das hat man ja, hört man ja oft bei Menschen, die angsterkrankt sind, auch eine Angst vor Menschen schlechthin? Das könnte man schon fast so sagen. Also sie hat die Angst, ist halt die Angst vor Menschen, würde ich halt in dem Sinne sagen, dass sie halt Angst hat, permanent beobachtet zu werden. Mhm. Ja, also, dazu muss man auch sagen, dass sie halt eine sehr, sehr gut aussehende Frau ist und dementsprechend natürlich auch von Männern angeguckt wird. Ach so. Mhm. Und das möchte sie natürlich in dem Fall überhaupt nicht mehr. Mhm. Weil sie sich permanent beobachtet fühlt und sie ist ständig auf Anspannung. Was hat sie irgendwie eine Ausbildung gemacht oder einen Lehrberuf, einen Beruf erlernt? Nee, so gesehen nicht. Sie ist relativ früh damals von ihrem damaligen Freund schwanger geworden, musste damals ihre Lehre abbrechen, aufgrund dessen ist auch einiges schiefgelaufen. Sie ist schwanger, hat sie ein Kind? Nein. Ich sage, die Lehre, die sie mal angefangen hat, die musste sie damals abbrechen, als sie schwanger geworden ist von ihrem damaligen Freund. Ja. Was ist aus der Schwangerschaft geworden? Hat sie ein Kind? Ja, sie hat auch eine 7-jährige Tochter. Ach so, das sagst du so nebenbei. Ja, sie hat eine 7-jährige Tochter. Wo wohnt die denn? Die lebt überwiegend bei ihrem Ex-Freund. Ach so. Aber die kommt auch ab und zu, die Tochter, auch zu ihr? Nee, auch schon länger nicht mehr. Ja. So, jetzt hast du mich angerufen. Warum? Ja, ich rufe deswegen an, weil ich eigentlich so gar nicht mehr richtig weiter weiß, weil ich sie aus diesem Loch nicht mehr rauskriege. Mhm. Und ich es vielleicht irgendwelche Leute gibt, die ähnliche Probleme haben, oder dass es vielleicht nochmal irgendeinen Psychologen gibt, der andere Tipps geben kann, was man da mal eventuell noch machen kann. Sie ist im Moment nicht in einer psychologischen oder... Jetzt nicht mehr. Sie war Anfang des Jahres 6 Wochen lang in einer psychosomatischen Therapie. Ja. Na gut, das ist nicht lang. Wenn man so schwer erkrankt ist, ist in 6 Wochen wirklich eine Kleinigkeit. Ja gut, aber sie haben sie halt mit der Begründung entlassen, dass halt nichts Definitives gefunden worden ist. Und man hat sie halt sie schluckt Antidepressiva. Mhm. Was aber auch nicht wirklich hilft. Gab es denn Überlegungen, dass sie sich erneut nochmal um eine Therapie bemüht, zu der sie vielleicht auch ambulant gehen könnte, wenn es denn ginge mit dem Gehen? Die Wartezeiten sind unendlich lang. Hm. Ja, da wird sie immer wieder vertröstet und sie ist ja auch zu Psychologen außerhalb der Klinik gegangen. Aber die Psychologen, die außerhalb sind, die in der Praxis, die das Einzige, was sie gemacht haben, ihre Tabletten zu verschreiben. Ja, also ich vermute ja fast, dass da ein längerer, auch ein stationärer Aufenthalt sicher vonnöten wäre bei diesem Krankheitsbild. Das kann ich aber nicht beurteilen. Da würde ich dich auch gerne an meine Fachkräfte jetzt im Hintergrund verweisen, denn du brauchst ja wirklich einen professionellen Ratschlag. Ja, auf jeden Fall. Was du eben, das ist ja auch immer schwer, wenn man nur in Anführungszeichen Freund ist. Ist sie denn auch gewillt, noch etwas zu unternehmen? Natürlich. Oder? Ja? Ja, natürlich. Sie ist, also sie möchte ja auch aus diesem sich selbst erlebten Gefängnis, auferlegten Gefängnis auch wieder raus. Mhm. Ja, sie lebt ja wirklich quasi wie eine Gefangene hier in ihrer Wohnung. Ja, aber so wie du es gerade geschildert hast, hat sie ja auch noch nie so ein ganz normales Leben geführt, oder? Oder doch? Doch, schon. Doch, das schon. Also ja, auf jeden Fall. Nein, sie sagt ja, sie war früher ein sehr offener, sehr, sehr fröhlicher Mensch, sehr lustiger Mensch. Dann habe ich es falsch verstanden. Das hat sich jetzt in den letzten 1,5 Jahren, dass sie das drastisch verschlechtert. Ja. Okay, Thomas, dann machen wir es so. Dann sollen jetzt mal die Fachleute daran und dich beraten. Und du wirst von uns auf jeden Fall gleich zurückgerufen. Alles klar. Ja, alles Gute wünsche ich dir und auch deinen Freunden. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Sabine, 51, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Ja. Sabine, um was geht's? Ja, das passt eben auch so gut, dieses Thema. Und auch vorhin, die Selbstmord nehmen wollte. Mhm. Also im Moment habe ich ein bisschen Herzrasen, macht nichts, ne? Das macht überhaupt gar nichts. Was meinst du, wie schnell das verloren ist und vergessen ist, glaube ich? Ja, das ist ja auch eine Leichtigkeit zu dem, was ich sonst habe. Also ich bin auch chronischer Schmerzpatient. Ja. Und habe das Ganze schon seit über 20 Jahren. Welche Schmerzen hast du? Ich habe ganz dolle Nervenschmerzen und Muskelschmerzen. Wo, in welchen Bereichen des Körpers? Ganzen Körper. Ganzen Körper? Ganzen Körper. Also Arme, Beine, Brust, alles, Rücken, alles. Kopfschmerzen auch? Die seltener, aber so ein Kribbeln ist da drin im Kopf und ich habe einen ständigen Drehschwindel. Und ach, du wissen, glaube ich, ganz viele Menschen, wer ich bin, aber es ist auch egal, ich stehe dazu. Also ich habe nach dem Unfall einen ständigen Drehschwindel und da sind damals eigentlich auch die Krankheiten bei ausgelöst worden. Wann war der Unfall? 93, so lange ist das her. Also 93. Einen permanenten Drehschwindel, permanent Schmerzen zu haben, stelle ich mir schon grauenhaft vor. Aber dann auch noch, Du hast immer das Gefühl, du bist schwindelig? Ja, ich bin ständig besoffen. Immer? Immer linksrum. Ich bin schon ganz oft und dann, ja, immer. Auch wenn du dich ganz still hinsetzt oder hinlegst, dann auch? Ja, ja. Wie kann man da überhaupt noch existieren? Ja, das ist ja das Problem, was ich habe. Ist dir nicht permanent übel? Am Anfang musste ich mich ganz oft übergeben. Mit der Zeit gewöhnt man sich halt dran. Es gibt keinen Moment mal am Tag, wo, so wie wir Gesunden das kennen, wo alles ganz still und gerade du siehst und empfindest? Nee. Im Gegenteil, wenn es ganz doll ist, habe ich halt auch Doppelbilder. Ich kenne das ja nur so, wenn ich irgendwie mal eine Erkrankung hatte und mir schwindelig ist, wie übel das ist und wie furchtbar das ist. Und man fast verzweifelt daran. Ja, bei mir ist am Hirnstamm was kaputt gegangen. Ich war in Berlin, ich war in München, ich war in Hannover, ich war in Hamburg und ich habe alles durch. Wirklich die ganz Großen und man kann halt nichts machen. Das heißt, du bist 51, du bist früh verrentet wahrscheinlich? Ja, da habe ich mich auch lange gegen gewehrt, denn das war für mich das Allerschlimmste, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Ja, und das geht aber wirklich jetzt nicht, ne? Nee. Was hast du früher gearbeitet? Ich war in der Krankenpflege. Ach, du warst in der Krankenpflege. Hab ein Rezept von der Patientin weggebracht und hatte dann dabei den Arbeitsunfall. Und der war letztendlich der Auslöser für alles? Ja. Auch der Auslöser, habe ich das richtig gerade verstanden, für die Schmerzen auch? Ja, für diese eine Krankheit, Fibromyalgie, die wird oft durch so ein Trauma ausgelöst. Ich hatte zwar vorher schon immer Schmerzen, aber halt nicht so stark. Was war das für ein Unfall genau? Ich bin eine vereiste Treppe runtergefallen und mit dem Schädel aufgeschlagen. Und dann geht die Mühle los, dann musst du zu Gutachtern, weil es ja ein Arbeitsunfall ist. Sag mal, direkt danach, warst du auch zunächst erstmal schwer verletzt? Ja, ich lag im Krankenhaus und habe ganz viele Infusionen bekommen. Und wann hast du... Ich konnte ja gar nicht stehen, ich konnte gar nichts mehr machen. Es war nichts gebrochen? Nee. Aber dann hast du gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, weil dauernd dieses Drehen und übergeben musste ich mich immer. Ja, und dann fing das mit den Schmerzen am ganzen Körper an, auch dann unmittelbar danach? Das ging ziemlich danach los, ja. Und hat das dann noch lange gedauert, bis man diese Diagnose gestellt hat, was du hast? Ja, bis ich endlich Fachärzte gefunden habe, denn man ist ja ein Simulant. Und diese Erkrankung heißt, sagst du es nochmal? Welche, vom Kopf her oder das andere? Du hast gerade so einen Namen genannt. Fibromyalgie. Ja. Und Sarkoidose habe ich auch. Ja. Und das mit dem Trigeminus. Und den Drehspindel, aber sonst geht's mir gut. Ja, ein bisschen Humor hilft da ja auch manchmal noch. Wenn man ja, aber halt in letzter Zeit war es nicht mehr, dass der Humor geholfen hat. Und darum hatte ich halt auch meiner Familie schon Abschiedsbriefe geschrieben, weil ich einfach nicht mehr konnte. Also du warst mürbe aufgrund der vielen... Ja. Erkrankungen und Leiden. Ja. Was heißt das? Was wolltest du tun? Ich wollte mich umbringen. Das heißt, im Hinterkopf ist es immer noch. Aber ich habe halt ganz liebe Kinder und ich habe zwei wunderbare Enkelkinder und ich habe den besten Mann auf der Welt. Aha, also da gibt es eine richtig große Familie um dich herum. Du stehst nicht alleine. Da gibt es Mann und Enkelkind und Kinder. Wir haben auch tolle Freunde und die halten halt immer zu mir. Ja. Aber ich habe auch ihnen das ganz offen und ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr kann und die haben es halt auch verstanden. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, bevor man diesen Schritt wirklich geht. Denn ich denke, das Umbringen selber ist nicht schwer. Aber was man zurücklässt, das ist ganz schlimm. Du hast Briefe geschrieben an deine Kinder und deinen Mann? Ja. Ich habe mich bedankt bei denen, dass sie immer zu mir gehalten haben, vor allen Dingen auch meinem Mann. Du lebst auch mit deinem Mann zusammen. Ja, der tut alles für mich. Wie geht denn das, wenn man dem Mann, mit dem man zusammenlebt, einen Brief schreibt? Hast du ihm diesen Brief irgendwann hingelegt? Nee, den habe ich ihm gegeben. Und dann hat er ihn alleine gelesen? Nein, ich habe vorher mit ihm darüber gesprochen, was da drin steht, dass ich nicht mehr kann. Und wie hat er dann, nachdem er das dann auch gelesen hat, wie hat er dann darauf reagiert und sich dir gegenüber verhalten? Ja, er hat es respektiert. Und er hat mich verstanden und hat aber auch gesagt, ich soll noch mal versuchen, mir Hilfe zu holen. Ja. Aber er kann mich verstehen. Ja. Denn er weiß ja auch, dass das bei mir nie wieder besser wird. Und dass ich bis zu meinem Lebende damit leben muss. Das ist so, das haben die Ärzte dir auch gesagt. Da gibt es nichts zu hoffen, es gibt keine Therapie, gar nichts. Nix. Wenn du so starke Schmerzen hast, nimmst du auch sehr starke Schmerzmittel? Ich nehme Morphium. Also nimmst du die harte Dosis? Mhm. Ich hatte jetzt, war ich noch wieder ein paar Wochen in der Schmerzklinik, was meine Rettung war, weil ich diese ganz starken Depressionen hatte wieder. Mhm. Und die sind erstmal einen Teil runtergefahren mit der Medikation. Mhm. Denn man selber merkt es nicht, wenn man so vollgepumpt ist mit den Mitteln. Ja. Aber man lebt irgendwo ja zwischen den Welten. Man merkt gar nicht, wie benebelt man ist. Ja. Und ich kriege das, ich habe jetzt wieder viel mehr Schmerzen, aber ich kriege ja auch wieder mehr vom Leben mit. Ja, das heißt, du warst in einer Schmerzklinik, da warst du mit, da haben sich wirklich dann Profis mit dir beschäftigt. Ja, nicht so wie da vorhin, also das ist ja schlimm. Man kann nicht jemanden einfach da nur so ablegen. Ja, also das aber, da warst du schon in besseren Händen. Aber dennoch gelingt es nicht, dich so mit Medikamenten einzustellen, dass du einigermaßen schmerzfrei bist. Das geht nicht. Nein. Das Einzige, was wirklich ruhig ist, ist mein Gesichtsschmerz, der Trigeminus. Alles andere habe ich. Also ich fasse das nochmal zusammen, damit man auch nochmal so versteht, was für ein Leid auf dir lastet. Du hast diesen permanenten Schmerz im Körper, in den Muskeln. Ja. Du hast den immer andauernden Schwindel. Ja. Und du hast den Gesichtsschmerz. Ja. Den Gesichtsschmerz, den kriegt man einigermaßen in den Griff mit dem Medikament, die anderen Sachen aber nicht. Die anderen Sachen musst du aushalten. Ja. Hinzu kommt dann auch noch eine, wie du gerade erzählt hast, eine schwere Depression oder depressive Phasen. Das ist halt durch die Schmerzen. So, und das geht jetzt alles seit 1993. Ja. Das kann ich verstehen, dass man dann irgendwann mal einfach sagt, ich kann nicht mehr. Ja, das ist halt so. Man will auch nicht mehr. Man sieht auch den Sinn nicht mehr. Mhm. So, du hast deinen Kindern auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Ja. Was haben deine Kinder zu dir gesagt? Ja, meine Tochter war ganz traurig. Mhm. Aber auch sie kann es verstehen. Mhm. Bloß ich habe auch Angst, dass sie ist ganz viel bei mir und will mich nicht allein lassen und das will ich nicht. Sie hat ihr Leben. Mhm. Und ich muss mit meinem Leben sehen, wie ich klarkomme. Ich möchte nicht, dass sie ihr Leben für mich gibt, um mich. Verstehe. Ja, ich weiß auch nicht, aber. Ich weiß, was du meinst, ja. Schon allein durch die Enkelkinder, wenn die hier sind, das ist so toll. Der Kleine, der Jüngste ist gerade 4 Wochen alt, ne? Das ist so wie, da kam nochmal so ein Sonnenstrahl vom Himmel, einfach so bums in Omas Herz. Ich wollte gerade sagen, das ist doch vielleicht noch besser als die wirksamste Medizin. Ja, ne? kann man gar nicht vergleichen. Das ist auch das, was mich immer wieder aufbaut. Wie hattest du dir das denn gedacht? Wie wolltest du dir dein Leben ein Ende setzen? Ich nehme Tabletten. Das ist ganz klar. Aber das Ganze hat sich ja jetzt wieder etwas verschoben. Und darüber freue ich mich auch. Und ich freue mich auch, dass du sagst, du hast einen Mann, einen tollen Mann und tolle Kinder und tolle Enkelkinder. Den besten Mann habe ich. Das ist so toll, wenn du das so sagen kannst. Das ist ein so großes Glück. Darum wollte ich das auch gern bei dir mal loswerden, weil ich immer wieder bei dir oft höre, wie alleingelassen die werden, wenn es ihnen schlecht geht. Und ja, aber man kann es auch so kaum aushalten. Aber Leute, holt euch Hilfe. Gebt nicht gleich auf. Ihr wisst nicht, was ihr denen da zu Hause antut. Weißt du, Sabine, ich glaube ja, solange man noch ein kleines Fitzelchen Hoffnung hat und ein kleines Fitzelchen Freude am Leben, sollte man danach greifen. Es ist so wertvoll zu leben. Ja, es ist eigentlich. Und vor allen Dingen, wenn du mir solche schönen Sachen erzählst von deinen Enkeln und deinen Kindern, ich möchte das nicht gering reden, was deine Erkrankung anbelangt. Ich habe da großen Respekt vor. Und ich habe auch Respekt vor einer solchen Entscheidung, die du vielleicht irgendwann mal treffen wirst. Aber ich glaube, im Moment habe ich so den Eindruck, dass du mal so Durchhängphasen hast, was ja auch verständlich ist. Aber dass es dann immer doch nochmal dich nach oben treibt, aufgrund der schönen Eindrücke in deiner Familie. Ja, im Moment habe ich es gerade wieder mal gepackt, ja. Das freut mich sehr zu hören, wirklich. Das freut mich sehr. Mhm. In Sachen Schmerztherapie oder so bist du wahrscheinlich sehr gut informiert. Da können wir dir gar nicht großartig weiterhelfen. Nee, und beim Psychologen stehe ich auf der Warteliste, weil ich die Gespräche weitermachen muss. Verstehe. Du wolltest einfach dich auch mal äußern und in dem Sinne dich auch artikulieren, wie du es gerade getan hast. Ja, genau. Ja. Und halt, dass es auch bei diesen ganzen Sachen noch Positives geben kann. Das finde ich sehr toll, dass du das sagst, die nun wirklich sehr gebeutelt ist vom Schicksal und von den Krankheiten. Aber ich habe an dich noch eine Bitte, Domian. Bitte, Sabine. Mach doch mal nachts so 2-3 Stunden. Die Nacht ist so lang, wenn man nicht schlafen kann. Und um 2 Bums geht, Domian. Das ist nicht schön von dir. So lustig. In der letzten Zeit gab es mehrere Wünsche, dass wir mal wieder eine lange Domian-Nacht machen. Das haben wir vor vielen Jahren mal gemacht, so 3 oder 4 Stunden hintereinander. Das ist natürlich auch sehr, sehr hart für mich dann, wenn 4 Stunden Live-Sendung. Das ist einer von meinen tollen Gags. Wir überlegen mal. Ich freue mich, dass du trotz allem doch noch eine positiv denkende Frau bist und fröhlich bist. Und behalte das bei und ich beglückwünsche dich zu deiner tollen Familie. Ich danke dir. Halt du durch, denn dein Job ist auch nicht einfach. Ja. Ich danke dir sehr und alles Gute wünsche ich dir, Sabine. Danke und danke an das Team auch. Sehr gerne, ich richte es aus. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich bin extrem. Wir haben ja gerade mit Sabine gesprochen. Das könnte natürlich auch morgen heißen, ich bin extrem krank. So könnte man es auch formulieren. Aber beispielsweise, ich bin extrem religiös. Ich würde gerne mit extrem religiösen Menschen morgen sprechen, mit extrem geizigen. Vielleicht auch Leute, die extreme oder sehr ungewöhnliche politische Ansichten haben oder die ein Hobby haben und extrem diesem Hobby nachgehen und sagen, das Hobby geht mir über alles, da müssen selbst die Menschen nachstehen. Oder wenn jemand vielleicht auch im ernährungsmäßigen Sinne sehr extrem ist, der Veganer ist oder sowas, der also nicht mal ein Stückchen Käse isst oder ein gekochtes Ei oder sowas und das auch mit richtig so mit Schmack ist und missionarisch versucht durchzusetzen. Also ich bin extrem. Egal, was ihr damit meint, wenn ihr nur sagt, ich bin extrem in diesem und jenem Sinne oder extrem eifersüchtig, geht natürlich auch, dann meldet euch morgen hier bei uns ab 0 Uhr oder auch während der Sendung oder mailt domian@wdr.de. Roland, guten Morgen. 41, hallo. Hallo Jürgen. Roland, schön, dass du da bist. Ja, also ich muss dir mal ein Ding erzählen. Also ich bin jetzt 41. Ja. Und habe vor einem guten halben Jahr festgestellt, also ich wurde damals mal adoptiert, habe mit meinen Pflegern dann auch super Kontakt, also alles toppi. Und diesen Pflegeeltern, denen ich dazu gesprochen wurde, wurde erzählt, meine Eltern sind tot. Durch einen Verkehrsunfall. Tödlich verunglückt. Wann bist du zu deinen Schwiegereltern, zu den Pflegeeltern gekommen? In welchem Alter? Da war ich 3 Monate. 3 Monate, ah ja. Ja. So, und irgendwann in der ersten oder zweiten Klasse habe ich das durch Mitschülern erfahren und habe dann meine Pflegeeltern zur Rede gestellt. Die sagen, hallo, die schimpfen mich alle Heimkind und tralala und so weiter. Und dann haben meine Eltern mir das offenbart, dass ich adoptiert worden bin. Und zu meinen Pflegeeltern wurde gesagt, du bist adoptiert worden, weil deine Eltern tödlich verunglückt worden sind. Ja. Dann habe ich mich vor einem halben Jahr mit einem Arbeitskollegen darüber unterhalten und sagte, das kann ich alles gar nicht verstehen. Weißt du was? Stell doch mal einen Suchantrag. Dann habe ich das gemacht beim DRK, beim Deutschen Roten Kreuz. Und siehe da, es gibt sogar noch eine leibliche Schwester, die ist 2 Jahre älter. Ach. Es hätte noch 4 weitere Geschwister gegeben. Aber das stimmt, dass deine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Moment, ich bin noch nicht fertig. Oh ja, entschuldige. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Meine Mutter lebt nach wie vor heute noch. Ach. Meine leibliche Mutter. Die leibliche Mutter lebt nach wie vor und du hast auch noch Geschwister. Oh, leibliche Gott. Geschwister. Richtig. Es wären 5 gewesen, es lebt aber bloß noch eine Schwester. Ja. Und der größte Witz ist, diese Mutter, diese leibliche Mutter, ja, wohnt von mir gerade mal 50 Kilometer weg. Das ist ja ein Ding. Hast du mit der Kontakt aufgenommen? Das DRK hat versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Sie hat den Kontakt abgelehnt. Ach so, die machen das dann so, die fragen dann erst die Mutter, ob die will. Richtig, die fragen erst die Mutter aus Datenschutzgründen. Die hat das abgelehnt. Die hat das abgelehnt, ja. Du weißt nicht die Begründung. Na doch, jetzt schon. Also nach eigenen Recherchen, die ich da angestellt habe, weiß ich es jetzt. Oder kann ich es mir vorstellen. Erzähl. Ganz kurz. Dann sagt der Mann, war ein ganz netter von Potsdam, von dem Suchdienst, sagt der Herr Kermers, wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, Ihre Schwester werden wir jetzt mal anfragen. vielleicht habt ihr Interesse. Und wie da, ruft er mich an, sagt er, ja. Die hat Interesse. Also, ihre Schwester hat Interesse. Aha. Und da ich ja Fernfahrer bin, sagt sie, Ende der Woche wird sie sich anrufen. Ja. Das Gespräch war keine 5 Minuten beendet, auf einmal klingelt mein Handy. Ach. Hier ist Katrin, grüß dich, Roland. Die kleine Schwester oder die große Schwester? Die 2 Jahre ältere. Die große Schwester, Katrin. Ja, genau. Ich dachte, mir wurde heiß und warm. Ich habe überall Gänsehaut. Ja, das glaube ich wirklich. Und dann habe ich mit meiner Schwester 1,5 Stunden unterhalten am Handy. Ist die denn bei deinen leiblichen oder bei euren leiblichen Eltern aufgewachsen oder ist sie auch adoptiert? Nee, die Schwester wurde abgegeben mit 12 Jahren. Jetzt, weiß die denn Näheres über deine Eltern und über deine Mutter? Ja, ja. Ich habe damals, wir haben den gleichen Betreuer gehabt, damals in der DDR. Mhm. Und sie hat genauso wie ich nachgehakt, ob es Geschwister gäbe. Mhm. Zu ihr hat man gesagt, nein, es gibt keine. Zu mir hat man gesagt, es gibt auch keine. Ja. Jetzt habe ich Recherchen durchgeführt mit dieser damaligen Kinderärztin, die bei uns vor Ort war. Ja. So viel gab es ja da auch nicht. Und sie hat mir gesagt, dass meine leibliche Mutter 4 Kinder, beziehungsweise 3 Kinder, hat verhungern lassen. Und ich denke mal, oder was heißt verhungern? Also eins ist wohl verhungert worden. Das heißt, du bist deiner Mutter weggenommen worden damals? Nein, meine Schwester wurde weggenommen und ich bin in der U-Haft zur Welt gekommen. Ach du lieber Gott. So, das ist ja Wahnsinn. Wenn man, du bist jetzt 41, wenn man in dem Alter dann so eine Geschichte erfährt, wie die eigenen Wurzeln sind oder wo die Wurzeln liegen. Domian, ich war fix. Und das glaube ich, das wäre ich auch. Das wär ich habe schon mal probiert, ein paar Mal bei dir anzurufen, um das mal irgendwo mal mitzuteilen. Mhm. Weil ich sagte ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man als Kind, wenn man 3 Monate ist, ob man da irgendwelche Prägungsphasen schon gekriegt hat. Ja, vielleicht ja, ein bisschen. Weil was Beziehungen antrifft, hält das bei mir auch nicht lange, weil ich sehr hohe Maßstäbe setze. Ja, jetzt wird mir auch klar, dass deine Mutter sich wahrscheinlich schämt vor dir. So nehme ich dass das. Sie keinen Kontakt, und diese Schwester, mit der du jetzt Kontakt hast, die hat auch keinen Kontakt zu der Mutter. Also, sie hat mir das so geschildert, sie wurde mit 12 ins Hoch weggenommen, wurde ins Heim verbracht. Und da war das in DDR-Zeiten ganz anders. Da war das altersbedingt. Mhm. Also wenn du so und so alt warst, kamst du in dieses Heim. Mhm. Und das ging nach Altersstufen. Ja. So, und die Mutter war 2-mal da. Ja. Und da meine Schwester natürlich auch etwas sehr redegewandt. Ja. Und da hat sie gesagt zu ihr, du, pass auf, wenn du dich nicht mit mir unterhalten willst, dann brauchst du ja nicht mehr kommen. Und kam sie? Dann kam sie noch. Also insgesamt ist sie 2-mal gekommen ins Heim und dann... Und dann nicht mehr? Ach so, das heißt, deine Schwester hat jetzt heute auch keinen Kontakt zu ihr? Nee. Nee. Sie hat dann einmal versucht, den Kontakt aufzunehmen, weil da irgendwelche Erbkrankheiten waren von ihren Kindern und wollte da eine Information haben, ob es sowas nochmal, ob es sowas gegeben hat in der früheren Familie. Und dann hat die liebe Mama geschrieben, sie möchte sie doch nicht mehr belästigen und sie möchte keinen Kontakt. Ah, ja. Also, die eigene Mutter hat eigene Geschwister verhungern lassen. Also das sind die deine ja, Geschwister. Von mir. Ja, von dir, genau. Ja. Weißt du irgendetwas oder wisst ihr, deine Schwester Katrin und du, wisst ihr etwas über die Rolle des Vaters? Mein Vater wurde tot aufgefunden, mein leiblicher Vater. Mhm. Ich weiß auch den Ort, war Hoyerswerda. Und keiner, also wir können das heute nicht mehr nachvollziehen, an was für Kriterien der da tot gegangen ist. Wie alt warst du? Wie alt warst du, wenn du es zurückrechnest, als dein Vater tot aufgefunden wurde? Wann er aufgefunden wurde, Domian, kann ich dir nicht sagen. Ach so, weißt du. Ich weiß es nur von Katrin, von meiner Schwester. Also eine ganz irre Geschichte ist das, ne? Ja. Was ist das für ein Gefühl für dich, dass deine Mutter, ich will jetzt mal nicht sagen, eine Mörderin ist, aber die Richtung geht ja dahin. Na, das ist Fakt, dass es eine Mörderin war. Oder eine Mörderin ist, ja. Ja, ein Kind wurde verhungert und die anderen 3 Kinder oder anderen 2 Kinder wurden, ja, laut der Ärztin, die eigentlich Schweigepflicht hat, aber mir das doch offenbart hat, wurden vergiftet durchs Gas. Ach du lieber Gott, ja, sie ist eine Mörderin. Natürlich ist sie eine Mörderin. Auch wenn sie bewusst ein Kind verhungern lässt, will ich sie Mörderin nennen. Wie, was hast du für ein Gefühl, dass, wenn du dir vorstellst, dass das deine leibliche Mutter ist? Du, ich würde jetzt mal was sagen. Mhm. Also normalerweise behalte ich sowas für mich, aber du bist, ich sehe deine Sendung so oft, wie ich kann. Mhm. Ich bin Jäger, bin leidenschaftlicher Jäger. Mhm. Nein, sag's nicht. Ich bin zu meinem Kumpel gegangen, habe die Waffen abgegeben, ich sage, Ralf. Sehr gut. Sehr gut. Ich wusste erstmal nicht, wie ich mit dieser ganzen Situation umgehen kann. Jetzt bin ich drüber weg. Aber ich sag dir, mir ist das Schaudern gekommen. Das glaube ich. Zu was ist diese Frau damals in der DDR verurteilt worden? Weißt du das? Das kriegst du heute nicht mehr raus. Ja. Fakt ist eins, ich wohne im Land Brandenburg und bin geboren in Leipzig. Mhm. Und ich weiß nicht, wie weit du da Informationen hast. Und es gab in Leipzig damals ein großes Haftkrankenhaus. Mhm. Und da wurde ich entbunden. Ja. Und das habe ich damals, oder das habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr, habe ich das erfahren, von dieser Stelle, die diese Geburtsurkunden ausstellt. Mhm. Weil, das hat mich schon gewundert, ich habe zwei Geburtsurkunden, eins mit meinem leiblichen Namen und eins mit meinem Adoptivnamen. Ja. So, und das habe ich dann nochmal klargestellt. Und dann haben die mir gesagt von diesem Notaramt oder die Geburtsurkunden ausstellen, dass ich eben in dieser Einrichtung geboren bin. Mhm. Ja, also die Gefühle, sag ich mal, kannst du nicht beschreiben. Nee, das kann man nicht beschreiben, das glaube ich. Andere Frage noch, hast du es bei deinen Adoptiveltern gut gehabt? Besser hätte ich es nicht haben können. Ah, das ist schon mal ein Glück. Dann ist es ja, hat ein Engel dich begleitet? Ja. Der dich weggenommen hat von der Mörderin und hat dich zu guten Eltern geführt. Das aber, kann man so sagen. Kann man so sagen. Aber dennoch wird das natürlich eine Weile brauchen, bis du das für dich so verarbeitet hast, wo deine Wurzeln zu finden sind. Gut, dass du diese Schwester gefunden hast, weil ich glaube, da kann man, ihr redet ja von der einen derselben Sache, da könnt ihr euch viel Richtig. Und intensiv austauschen. Richtig, aber was mich vielleicht interessieren würde, ich meine, ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ich würde doch mal ganz krass hinfahren und diese Frau mal in die Augen gucken wollen. Ja, das kann ich verstehen, aber ich habe Sorge, dass du irgendwelche Dummheiten machst. Nee, Dummheiten, da bin ich zu alt für so eine Dummheiten. Okay. Aber nur, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ja, kann nur, ich nachvollziehen. Würde ich. Nur mal, ja. Um zu sehen, ja, ja. Wer vor einem steht. Wer vor einem steht und wer zu so etwas fähig Richtig. Ist, wie ein Mensch aussieht, der so etwas, welche Augen ein Mensch hat, der so etwas getan hat. Ja, kann ich verstehen. Ja. Kann ich auch schon gut verstehen. Wenn du es machen willst, mach es, aber tu nichts, mach gar nichts. Guck sie dir nur an und geh weiter. Nein, Gottes Willen, ich würde da nicht machen. Und deswegen frage ich mich heute, ja? Kann es sein, dass diese, ja gut, das waren 3 Monate, wo ich im Heim war, aber dass diese Prägungsphase, dass ich dadurch irgendwo einen Knick gekriegt habe? Das gibt es vielleicht. Es gibt so Thesen, die das so unterstreichen, dass man so ganz früh kindlich schon eine Prägung kriegt. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch. Da werden jetzt einige Fachleute, Psychologen sagen, ja, natürlich, das ist ganz, ganz enorm. Weil, ich will das nur mal ganz kurz erklären. Wenn ich merke, es geht eine Beziehung, nicht den geraden Weg, wenn ich merke, nicht wegen Fremdgehen oder so, das ist... Aber wenn ich merke, der Partner... Ich habe eine Idee, Roland, ich unterbreche dich mal. Wozu habe ich meine Fachkraft hier im Hintergrund sitzen, die das vielleicht noch viel besser einordnen kann und beurteilen kann? Von wegen, gibt es so eine frühe Prägung und was könnte das mit einem anrichten? Ja. Wir rufen dich mal zurück und dann redest du mit Anja darüber. Einverstanden? Alles klar. Okay, mein Lieber, alles Gute, danke Roland. Danke dir, Jürgen. Tschüss. Mach's gut, tschö. Und hier habe ich noch Thomas. Thomas ist 23. Guten Morgen. Hallo, Thomas. Ja, ja, schönen guten Abend, Domian. Thomas, wir haben nicht mehr viel Zeit. Um was geht's? Genau, und zwar, ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Freundin, komme aus Wuppertal, bin 23 und sie möchte mit mir schlafen, aber ich traue mich irgendwie nicht, weil ich wurde von meinen Eltern so erzogen, dass ich halt, kann ich nicht beschreiben, ich muss mir halt für die Ehe aufheben. Ja. Und deswegen haben wir halt seit über 3 Monaten Stress miteinander und ich weiß nicht, wie ich... Stell doch mal bitte den Ton von einem Fernseher oder von einem Radio ab, das macht mich ganz jeck. Ich höre immer zum Hintergrund so ein Echo. Okay. Ja. Entschuldigung, Domian. Macht nichts. Bist du denn sehr religiös erzogen und so drauf? Ich bin, wie gesagt, sehr katholisch erzogen worden und Möchtest du das für die Ehe aufbewahren? Eigentlich schon, weil meine Eltern mich so erzogen haben. Also so, wie wir das jetzt machen? Morgen heißt ja unser Thema, ich bin extrem. Und das ist sicher schon eine relativ extreme Einstellung, die du hast. Ja. Da das jetzt relativ kurz ist und wir nicht mehr Zeit haben, ich aber sehr gerne mit dir sprechen möchte, könnten wir dich morgen in der Sendung zurückrufen? Ja, gerne. Ich würde mich sehr drüber freuen, weil ich einfach mit irgendjemandem drüber reden muss. Sehr gerne. Dann legst du auf und meine Mitarbeiter rufen dich gleich nochmal an und ihr verabredet dann genau, wann sie dich anrufen. Und wir beide unterhalten uns eingehend und ausgiebig morgen darüber. Einverstanden? Alles klar, Domian. Lieber Thomas, bis morgen. Tschüss. Schönen Abend noch. Jo, bis morgen. Tschüss. In der Technik heute Nacht Nami Strack und unser Thema heißt, wie ich es gerade schon sagte, ich bin extrem, möchte gerne mit Leuten reden, die extrem sind, die extrem geizig sind, vielleicht auch extrem krank sind, die extrem großzügig sind, die extrem religiös oder politische Ansichten besonderer Natur haben oder die auch ein sehr außergewöhnliches Hobby haben und denen das Hobby über alles auf der Welt geht. Ich bin extrem, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 geht es los hier in 1 Live, wieder Fernsehen und 1 Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bye bye, bis morgen.